ist fast morgen, die Sonne geht auf. Er hat noch nicht geschlafen und ist voll drauf. Amphetamin und Alkohol, auf dass der Teufel diese alte Schlampe erholt. Der Teufel kommt nicht, also macht er's selbst. Möchte er mal wissen, für wen du dich hältst. Schreit er sie an und dann drückt er ab. Die Antwort nimmt sie mit ins kalte, dunkle Grab. Er geht nach Hause und er legt sich ins Bett. Schläft endlich ein, aber träumt nicht so nett. Am Abend wacht er auf und kriegt einen Riesenschreck. Schnell noch eine Pille und dann nix wie weg. Er läuft sehr schnell und er läuft auch sehr weit. Schneller aber als er läuft die Polizei. Der Sheriff fühlt sich riesig, als er ihn packt. So, du miese Drecksau, jetzt wirst du verknackt. Er will einen schnellen Prozess, ihm ist alles egal. Leer ist sein Kopf, seine Zunge schmeckt schal. Ich hab sie abgeknallt, ich geb's ihr zu. Sie hatte noch fünf andere und jetzt lasst mich in Ruhe. Sie sperren ihn ein und seine Zelle ist kalt. Er ist allein und wartet und hört schon bald den Sheriff, wie er hustet und schließlich schreit. Steh auf, du Krimineller, zum Gericht geh das haut. Nun sitzt er vor dem Richter mit dem gelben Gesicht. Auf die Geschworenen schaut er lieber nicht. Er fühlt sich klein und ihm ist auch wahnsinnig schlecht. Oh Gott, oh großer Gott, gib lieber Gnade als Recht. Der Richter grinst und die Geschworenen auch. Er spürt schon des Kerkers fauligen Hauch. Dreimal lebenslang lautet der Schuldspruch. Dabei war ihm die U-Haft ja schon mehr als genug. Tobt und schreit wie ein verwundetes Tier. Nie mehr Licht und Luft, oh Gott, wehe mir. Schlimmer noch als Tod ist ewige Nacht. Den Tag vergesse ich nie, als ich die Alte umgebracht. Britta Hüper, der König des westlichen Schwungs. Komposition Ulrich Bassange. Regie Leonhard Koppelmann. Ist Bate Cooley. Geboren am 17. Dezember 1910 in Peck Saddle Creek, Oklahoma. Ich bin Schauspieler und Musiker. Ich spiele Violine, Cello und Poker und ich... Dafür bin ich nicht zuständig, Mr. Cooley. Füllen Sie diesen Bogen aus, gehen Sie nach Zimmer 312. Einfach nur Gang runter. Und machen Sie die Zigarette aus. Hier raucht nur der Boss selbst. Mein Name ist Spade Cooley. Geboren am 17. Dezember 1910 in Peck Saddle Creek, Oklahoma. Spade wie Spaten, was? Sie graben gerne Löcher, was? Spade wie Pick, Sir. Mein Name ist Spade Cooley. Ich spiele Violine, Cello und Poker. Ich reite Mustangs ohne Sattel und ziehe schneller als... Passen Sie auf, Spaten. Sie gehen jetzt einfach wieder durch diese Tür hinaus. Von mir aus nach... Nach Sack Paddle Dick. Und wir vergessen, dass wir uns jemals getroffen haben. Sie graben weiter ihre... Ich bin Spade Cooley, der König der Pokertische. Spade Cooley, Spade Cooley, sprich mir nach. Spade Cooley! Spade Cooley! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Was ist los, Roy? Du hast die Rolle doch gelesen. Du bist tot. Vergesst es, Leute. Ich schmeiß mich doch hier nicht in den Dreck. Bin ich Roy Rogers oder bin ich Roy Rogers? Hm? Das war auf der Produktion. 10 Minuten Pause für alle! Aber pünktlich! Oder ich reiß euch den Arsch bis zum Hals auf! So, Roy. Wie wollen wir... Schick mir die Fußpflegerin. Diese verdammten Stiefel bringen mich um. Ich kümmere mich gleich drum. Bringt mir einen Roy Rogers Double oder ihr fliegt noch heute! Alle! Ein in aller Unschuld geträllertes Lied. Eine halbbewusste Pose. Wohlwollend sinkt die väterliche Hand aufs Knabenhaar. Ermunternd nickt die Mutter, wenn die Zähne schmerzen. Weil Misserfolg oder ein Konkurrent das Publikum ungnädig stimmen. Später das Glück. Aus der Pubertät nicht mit einem verwirrten Gesichtsausdruck oder einem schiefen Körper aufzutauchen. Mit 2-3 großen Schritten auf jeder Bühne. Mit Siegerlächeln vor jeder Kamera und ohne Zweifel ein anziehender Typ. Schließlich tanzt der gesamte armselige Bundesstaat nach seinen Rhythmen. Er genießt das Kreischen. Das Blitzlichtgewitter. Die aufdringlichen Fragen der Reporter. Er genießt die peinlichen Briefchen der jungen Mädchen. Das Schulterklopfen des Managers. Die tränenstolz erstickten Anrufe der Mutter. Und würde niemals wagen, es auszusprechen. Aber er fühlt sich größer als Jesus Christus. Halt! Der ging grauenvoll zugrunde. Der junge Mann stirbt natürlich nicht. Um so in das ewige Gedächtnis einzugehen. Dazu ist es noch viel zu früh. Die Wolken schweben, handsam, und du fühlst dich seltsam, scheinbar ohne Grund. Schuld ist der Mondschein sanft wie Milch und leuchter Texas-Mond. Es dämmert noch im Westen, da heult im finsteren Osten schon der Steppenhund. Sie ist zu seiner Art zu sagen, leuchter Texas-Mond. Du bist richtig, Spade. Darauf stoßen wir an. Ich hole uns was zu trinken. Bourbon? Bourbon. Roy ist ein Stern. Er zieht die Leute an wie eine Pechfackel die Motten. Er überstrahlt alles. Das stimmt. Es ist nur natürlich, dass neben ihm jeder andere klein und matt aussieht. Am Fuß des Mammutbaums gedeihen eben nur Farne und Moose. Spade, hier, alter Junge. Sonntag also im Venice Pier Ballroom. Ich kann dir sagen, die Mädels sind heiß auf Musiker. Die meisten wollen natürlich Roy Rogers. Was ist los, Spade? Hoch die Tassen. Ich weiß nicht, Roy. Mir ist irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht die Sonne. Ein Cowboy mit Sonnenstich. Setz dich da unter den Baum in den Schatten. Ich erhöhe auf 500. Ich steig aus. Ich geh mal pissen. Dann bring mir ein Bier mit, Tex. Dann ruf mal Ella rein. Spät. Wie sieht's aus? Hm? Deine 500 und 1000 drauf. Hey, Jungs. Wo bleibt das Biertext? Komm ein bisschen zu mir, Honey. Ich gehe mit in der Höhe. Habt ihr da schon mal singen hören? Jetzt. Hinreißen. Und diese Augen. Also, dann will ich sehen. Nein, nein. Warte mal. Ich erhöhe. Das kannst du nicht bringen. Roy flippt aus. Und wer soll singen? Na, du natürlich. Klar, du. Wer denn sonst? Okay. Versuchen wir es ohne ihn. Ja. Ich wusste noch, dass man spricht nichts dagegen, oder? Ja, das gehört ihm, lass da stehen. Soll er selbst sehen, wie er sein Zeug nach Hause schafft. Schönen Abend noch, Roy. Sag mal, weiße Lederanzüge, findest du das nicht ein bisschen schwul? Was meinst du mit Schwultex? Willst du Streit, oder was? Das ist feinstes Kalbsleder. Was soll daran schwul sein? Hast du eine Ahnung? Der hat $500 gekostet. Nein, nein, nein, aus. Das klingt noch nicht. Das schwingt auch nicht. Habt ihr schon den neuen Hit von Louis Jordan gehört? Ach komm, hör auf. Die verdammten Bimbos. Hocken den ganzen Tag in der Sonne, klatschen in die Hände, heulen den lieben Gott an und schon haben die Nummer 1 Hit. Aber gut sind die schon. Gut, gut, was ist gut? Was den Leuten gefällt? Welchen Leuten? Na allen. Ja, allen Niggern vielleicht. Nenn mich nicht Nigger! Milch kaufen. Schwein schlachten. Steuern zahlen. Kind versohlen. So rattern die Gedanken und übertönen den Gesang der Welt. Nicht immer tönt angenehm. Was da singt. Schreit. Und säuselt. Kommt ganz darauf an, wer gerade den Ton angibt. Die Libellen? Die Grashalme? Die Motorsäge? Die keifenden Frauen. Die Eisenbahn. Der Mund deiner Liebsten. Oder der Mann auf dem elektrischen Stuhl. Das Herz wird randvoll mit Schmerz und Schönheit und läuft über. Worte werden leise knisternd vom Wind weggetragen. Das Leben ist längst ausgeschlüpft und hat den brüchigen Buchstabenpanzer zurückgelassen. Worte berichten nur noch von Worten. Hier aber handelt es sich um Schwingungen. Sollen doch Schwingungen von Schwingungen berichten. Die Nacht spricht in tausend sanften Zungen. Der Wind tanzt durch die Bäume. Die Zikaden keigen. Ein Käuzchen schreit. Und irgendwo heult ein Hund den Mond an. Ich glaube wirklich, dass wir es schaffen können. Deine Stücke sind einfach, die sind einfach gut. Und wir haben die richtigen Leute. Was schaust du mich so an? Weil du einfach süß bist. Wieso? Ich hab doch nur... Psst. Hör mal. In einer Nacht wie dieser ist mir mal etwas passiert. Ich war vielleicht 10 oder 11 Jahre alt. Und es war auch so eine Nacht, in der die rote Königin blüht. In dieser Nacht stieg ich aus dem Fenster und lief durch die verlassenen Straßen von Pack Saddle Creek. Meine Mutter hätte mich totgeschlagen, wenn sie mich erwischt hätte. Sie war sehr streng. Sieh mal, hier. Du kannst sie doch nicht hier so einfach ausziehen. Und sieh doch keiner. Siehst du diese Narbe auf meinem Rücken? Mhm. Man kann sie sogar fühlen. Hier, fahr mal mit den Fingern drüber. Da hat sie mich mit dem Schürhaken verdroschen, weil ich meine Geigenstunde geschwänzt habe. Mein Vater hat immer nur daneben gestanden und zugeschaut. Er hatte Angst vor ihr, dieser Schwächling. Und wie war das dann in dieser Nacht? Ja, richtig. Ich kletterte über die Zäune in fremde Gärten. Dann kam ich an ein Maisfeld. Die Pflanzen, so groß wie ein ausgewachsener Mann. Da. Ein Schrei. Etwas bewegt sich. Blätter rascheln. Ich höre noch etwas. Ein Grunzen. Ich krieche auf allen Vieren weiter und halte die Luft an. Und da, direkt vor meinen Augen. Weiß schimmern. Der nackte Hintern einer Frau. Zwei große Hände hielten ihn umklammert. Schon in der dritten Woche unsere Nummer 1. Schäm dich. Spade Cooley in his Western Swing Dance Gang with Tex Williams on Vocals. Entweder hier bei KSON oder jeden Sonnabend im Riverside Rancho Ballroom in Santa Monica. Hey, Air Fox, hier ist wieder Schnellsprecher Schmidt mit dem heißen Scheiß von der Westküste. Und an dieser Scheibe, verbrenne ich mir seit sage und schreibe 5 Wochen die Finger. Ihr wisst, wovon ich rede. Hier ist Spade Cooley, der Mann, der Roy Rogers verdammt alt aussehen lässt und Bob Wills die Krone vom Kopf reißt. Der neue King of Western Swing mit Schäm dich. Den nächsten Song hat sich Ralph Wiggum aus Springfield, California gewünscht. Und er grüßt alle seine Kumpels. Aber bestimmt nicht Marianne. Tja, Marianne, schäm dich. Und auch einige andere Mädels sollten mal ganz genau hinhören. Seit 9 Wochen auf Platz 1. Spade Cooley und... Schäm dich. Du machst rum mit anderen Jungs. Spar dir die Entschuldigung, dummes Ding, und schäm dich. Schäm dich, schäm dich. Dein kleines Spiel macht keinen Spaß, wirst schon sehen, was du davon hast. Hau doch ab und schäm dich. Du nahmst mein Geld und meinen Wagen. Warum darf man Frauen denn nicht schlagen? Bleib lieber weg und schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Immer Ruhe jetzt! Scheiße! Beeilung, Leute, die Meute kommen. Mann, Leute, heute geben wir Vollgas, Mann! Wo sind meine Pillen? Wer von euch hat meine Pillen? Ich hatte sie hier auf den Tisch gelegt, verdammte Scheiße. Ich gehe nicht raus, bevor die nicht hier vor mir auf dem Tisch liegen. Schätzchen, sehr ruhig, ich will sie. Alle Mann, wo sind meine Pillen? Ich hab deine Pillen nicht, Mann. Wer hat Spades Pillen da vom Tisch genommen? Kümmere dich doch selber um deine Pillen. Scheiße, setz deine verdammte Brille auf! Gut, du altes Arschloch! Andere Frage, hat sonst noch jemand Pep? Mann, nimm die in Gottes Namen. Danke, okay, danke. Beeil dich. Okay. Was ist los? Fangen wir an? Ja, machen wir uns die Party! King of Western Swing! Vom mächtigen Atlantik zum stillen Ozean zerklippt die höchsten Berge, fliegt wie ein schwarzer Schwan. Es grollen die Motoren, der Kessel dampft wie toll. Wir reisen durch den Dschungel auf der Wabash Cannonball. Oh, hörst du auf das Pfeifen, das Fauchen und Gebrüll? Sie gleitet durch die Wilde, der Weg nur ist ihr Ziel. Es donnern die Motoren, der Kessel dampft wie toll. Wir reisen durch den Dschungel auf der Wabash Cannonball. Sie kommt direkt aus Birmingham mit ihrem ganzen Tross. Als sie in den Bahnhof fährt, ist das Gerede groß. Dieses Mädchen ist aus Tennessee, die ist groß und ziemlich drei. Dass du meine Frau wirst, Ella. Ah! Smoky, hör mal auf. Wo ist die Kleine hin? Hier ist gerade raus. Da hinten ins Gebüsch. Sherry! Sherry, Baby, Kleine, wo bist du? Dein Spade sucht dich! Hey, bleib stehen! Bleib stehen, sagt sie. Und hofft sich halbnackt in den Mondschein. Bleib stehen! Was immer das bedeuten mag. Redest du mit mir? Komm her! Komm her! Ah, du beißt mich, du Biest! Ist egal, was da passiert. Komm, komm, komm, du willst es doch auch. Er macht Mama Drama. Mal, Smoky, komm, lass uns fahren. Was hast du mit Cherry gemacht? Du hast alles voll gekotzt. Reg dich ab, Alter. Junggesellenabschied, oder was? Ja. Was ist mit Cherry? Geh nach hinten, Baby. Spät. Hey, lass uns noch was anwerfen, ja? Und dann rüber nach Santa Monica! Trockener als trocken. Papier und Knochen trocken. Zwei sind besser als eine. Wie ein winziges Stück Kreide. Fingernägel kratzen bei jedem Strich über die Tafel. So liegt die Pille in der hohlen Hand. Noch besser sind fünf. Der Magen schmerzt, schon beim Gedanken. Der Atem wird frei, die Luft klar wie ein Brillant. Was für ein feiner, freier Mensch ich bin. Worte. Sätze. Universen schleudern durchs Gehirn. Die eigene Zunge schmeckt herrlich. Ein Wort gibt das andere. Gesichter. Dort blitzt eine Landschaft auf. Und hier eine Faust. Hass ist auch nur eine Landschaft. Aber etwas stimmt nicht. Dein Nacken. Im Kiefer. Eine grausige Steife in den Muskeln. Daueralarm. Weiter. Weiter. Nochmal drei. Morgen oder irgendwann schlafen. Viele Stunden. Schwitzend. Bewegungslos. Gefangen in grausamen Träumen. Und jetzt, Mrs. Spade Cooley, wohin? Da Coolie-Kleid, Bockies! Was will denn der Penner von dir? Kennst du den? Ist das der Eule? Was schaust denn so? Kennst du mich nicht mehr, hä? Hier, den Stopp, nehmen Sie den Zehner und verschwinden Sie. Oh, da muss so einen neuen Freund behandeln? Ich bin's. Der McGrill-Schorsch. Schande. Weißt du mal? Okay, damals am Rummel. Hallo? Ist da wer? Hallo? Komm näher, mein Sohn. Oh, ich wollte nicht stören. Fürchte dich nicht. Hüpfender Rabe hat dich spielen hören. Er bewundert deine Kunst. Danke, Sir. Er will dir deine Zukunft vorhersagen. Wie mein? Lass mich deine Stirn sehen. Was? Nein. Deine schöne, starke Stirn. Dahinter wohnen mächtige Geister. Es sind die Geister der Hummel und der Nachtigall. Hummel? Nachtigall? Die Hummel bringt Unruhe und Freude. Sie liebt das Leben, den Nektar und schöne Kleidung. Die Nachtigall bringt die Musik in dein Leben, aber auch eine große Traurigkeit. Es ist diese Traurigkeit, die sie singen lässt, wenn die Sonne den Himmel küsst. Diese Traurigkeit. Sie macht dein Herz wund und krank. Das arme, gute Herz. Bitte lassen Sie mich gehen. Meine Mutter wartet. Warte. Hüpfender Rabe sieht noch einen anderen Geist. Lassen Sie mich los. Hüte dich vor dem Geist der Schlange. Lange? Ihr Gift trübt deine Seele. Ihre gespaltene Zunge spricht in süßen Worten zu dir. Bitte. Sie will dich in Versuchung führen. Bitte hören Sie auf. Bitte. Hüte dich vor dem Geist der Schlange. Mama. Hüte dich vor dem Geist der Schlange. Mama. Mama. Hüte dich vor dem Geist der Schlange. Hör auf, du Penner! Und komm mir nie wieder unter die Augen! Versprecher kann es nicht! Servus! Halt ein Mal! Auf! Wie geht's dir? Verdammt! Was ist los? Bleib hier! Was? Wachen Sie auf, Mr. Cooley. Mr. Cooley, es ist ein Mädchen. Ja? Sie haben eine Tochter. Ja, Mutter und Kind sind wohlauf. Wenn das Baby gewaschen, gemessen und angekleidet ist, rufe ich sie rein. Das kann nicht sein. Na, lassen Sie das. Melody Cooley, ich bringe Sie ganz groß raus. Ich sehe die Neonreklamen schon vor mir. Melody Cooley, the burning, swaying, stomping queen of cowboy music. Yeah, sie wird tanzen, sie wird singen. Tanzen und singen? Ja, und sie muss reiten lernen. Reiten. Ich kaufe ihr ein Pferd. Pferd? Ich kaufe ihr Stiefel aus Pythonleder. Ja, so wie meine. Und diese bestickten Blusen, diese ganz eng. Blusen. Ja, die Frauen werden sie beneiden und die Kerle werden sie anbeten. Aber wenn einer sie anfasst... Aber wollen Sie das Kind denn nicht erst mal sehen? Aber warum denn? It's my melody. Die Sonne war weg und der Mond ging auf. Die Sterne waren Funkeln. Da kam ein Vagabund vorbei, was hockst du hier im Dunkeln? Ich such ein Land gleich hinterm Wald, da gibt es keine Sorgen. Also komm mit mir und begleite mich zu den großen Kuchenbergen. In den großen Kuchenbergen haben die Bullen nur ein Bein. Ihre Knarren sind aus Brot gemacht und sie schießen nur zum Schein. Grüne Männers gibt es nicht oder auch kein Platzverbot. Ja, ich bin bereit und ich muss dahin, wo keiner schreit, bloß weil ich es bin. In den großen Kuchenbergen. Knast ein guter Witz, denn da sind nicht mal Türen drin, damit man nicht so schwitzt. Sie kennen dort kein Arbeitsamt oder auch kein Pflichtgefühl. Jeder Stress ist fern, dort bleib ich gern, wo man den aufhängt, der an Arbeit denkt. Zu den Hier wächst etwas unter der Bettdecke. Ach, Spade. Na komm, Zuckerschnäuzchen. Zieh nicht so ein Gesicht. Sei ein bisschen lieb zu mir. Du magst doch Musik. Hm? Spiel ein kleines Stück auf der Blutflöte. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Ja? Wie fühlt sich das an? Ich will nicht. Will nicht gibt's nicht. Fass mich nicht einfach nochmal. Verlang nicht von mir, dass ich deinen stinkenden Schlappschwanz in die Hand nehme. Oder irgendwo anders hin. Dreckiges Schwein. Mein Herz. Was hast du? Ich glaube, ich ruf einen Arzt. Bitte. Komm, lass uns zocken. Worauf hast du Lust? Roulette? Karten? Würfel? Oder lass uns wetten. Pferderennen, Hahnkämpfe, mir egal. Ich setze alles auf eine Karte. Auf eine Farbe. Alles auf Sieg. Ich setze 10.000 Riesen. Mein Auto, mein Haus, meine Mutter von mir aus. Aber lass uns in Gottes Namen noch ein Spiel. Neues Spiel? Neues Glück. Kein Glück? Na gut. Kommt vor. Ich habe Durst. Es ist heiß hier drin, oder? In Hemdsärmeln gehe ich durch die regnerische Nacht. Muss meine Hose mit beiden Händen festhalten, weil ich meine Jacke und sogar den alten Gürtel verspielt habe. Und ich schwöre bei allem. Ach was! Ich würde das Allerheiligste um mein Leben einsetzen, wenn ich ein gutes Blatt in der Hand halte. Wer oft verliert, gewinnt doch irgendwann. Also, lass uns noch eins zocken. Du weißt doch, was das Schönste und das Schlimmste beim Spielen ist, oder? Du könntest gewinnen. Das war die kleine Turbinenbrenner aus Anniston, Alabama. Oh, Alabama? Geh doch Kühe melken, Claudine. Los, macht eure Einsätze. Letzte Möglichkeit, sie ist gleich dran. Okay, 50, dass ihr den ersten Platz macht. Hey, Smokey, so will ich das hören. Und nun freuen wir uns alle auf die Startnummer 9. Melody Cooley aus San Francisco, Kalifornien. Yeah! Hey, Melody, gib alles! Woo! Hey Leute, ich sing heute Muschi Muschi. Hey Leute, meine neue Muschikatze ist weg. Möchtet ihr mich suchen? Na klar. Suchen wir sie, Leute. Hier Muschi. Wo mag sie sein? Hier Muschi. Komm endlich heim. Hier Muschi. Wo streut sie rum? Hier Muschi. Sei nicht so dumm. Nein. Oder ist das Ihre Katze? Nein. unterbrechen das Programm für eine Sondermeldung. Oh, nee. Fickt euch. Scheiße. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Oh, die Welt beginnt zu zittern unter dieser üblen Macht. Und ich sage, meine Brüder, bedenkt, was ihr entfacht. Sie graben in der Hölle nach unlöschbarem Feuer. Am Ende ist der Teufel, der seinen Durchbruch feiert. Aha, Atomkraft, oh Atomkraft, ein Geschenk des Schöpfers dieser Welt. Aha, Atomkraft, oh Atomkraft, ist ein Geschenk des Schöpfers dieser Welt. Städte in einem weit entfernten Land. Dann kamen unsere Bomber und Japan hat gebrannt. Seid sorgsam, meine Brüder, mit dem, was ihr da tut. Gott wendet seine Augen ab, denn ihr vergießt sein Blut. Aha, Atomkraft, oh Atomkraft, ein Geschenk des Schöpfers dieser Welt. Aufs Bett, Kuli. Aufs Bett, Kuli. Aufs Bett. Treten wir auf den König. Ja, den König des westlichen Schwungs. Übertreib. Lass dich umarmen. Oh, du bist der größte Mann. Aufs Bett, Kuli. Wo ist eigentlich Ella? Ella? Zu Hause nehme ich an. Sie steht nicht auf Partys. Diese Leute, das ist nichts für eine anständige Frau. Eine anständige Frau? Wo ist eigentlich Roy? Was weiß ich? Was soll das? Wieso Roy? Spade, hallo! Oh, Spade, das ist so süß von dir, diese Party zu geben. Hey Mann, was ist los? Brauchst du einen Drink? Ja, du brauchst einen Drink. Wir alle brauchen einen Drink. Bring mal Drinks. Weißt du, wo Roy ist? Roy, Fulham, Roy Henderson, welcher Roy? Roy Rogers. Oh, tja, ich weiß nicht. Irgendwas ist los mit ihm. Ich schätze mal, er hat eine neue. Vermisst ihn sehr. Na komm, ich tröste dich. Ella und Roy. Dann kommt uns nicht, der stinkt ja 10 Mal gegen den Wind. Peck, peck, da hinten versteckt sich die Sau. Los Leute, alle mir nach. Vorsicht, er hat ein Messer. Du lass mal den Quatsch für einen Augenblick. Komm, setz dich auf meinen Schoß, Melody. Deine Mutter will dir etwas sagen. Ach, Menno. Sag es ihr, Ella. Sag ihr, dass du uns verlassen willst. Daddy macht nur Spaß, mein Schätzchen. Nein, es ist leider überhaupt kein Spaß. Sie hat deinen Daddy gar nicht mehr lieb. Sie fickt jetzt mit einem anderen Mann. Nicht diese Worte vor dem Kind, Spade. Darf ich jetzt wieder spielen gehen? Hm? Ja, geh ruhig spielen, mein Schätzchen. Yippie! Daddy hat sehr viel gearbeitet und fühlt sich gar nicht gut. Ja, ich fühle mich gar nicht gut. Dann kann das nicht und weißt du, was passiert, wenn ich mich nicht gut fühle? Wer würde bestreiten, dass es die Zeit gibt, so lange Strahlen, Wellen, Teilchen und Autos von hier nach dort rasen, Eisenbahnen den Kontinent durchqueren, die Haut faltig und der Rest des Lebens immer kürzer wird. Wer allerdings behauptet, die Zeit bestünde aus Sekunden oder Stunden, Wochen oder Jahren, als sei sie aus Normteilen gefertigt, der irrt. Ein und dieselbe Zeitspanne erscheint dem einen, als schwimme er über den Grund eines Sees. Wo stumme Tiere in der Strömung treiben und knochenlose Pflanzen sich sanft wiegen. Und für den anderen gleicht sie einem Wirbelsturm. Der alles in sich hineinschlingt. Und zu einem Gewirr von Ereignissen vermengt, die kaum voneinander zu unterscheiden sind. Der eine wird irgendwann auftauchen, um Luft zu holen. Der andere von einem heftigen Windstoß zu Boden geschleudert. Und beide werden sich die juckenden Augen reiben. Sie haben alles erreicht, Mr. Was kann jetzt noch kommen? Ich bin noch lange nicht am Ende. Genauer gesagt war das alles erst der Anfang. Zunächst werde ich einen Vergnügungspark, was sage ich, ein ganzes Vergnügungsland errichten. Ich habe bereits Grundstücke in der Mojave-Wüste erworben, Die Bauarbeiten gehen gut voran. Ich habe Roy seit Monaten nicht gesehen. Komm, Ella, sag mir die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das glaube ich nicht. Wenn wir zu Hause sind, dann ist er nicht da. Aber wenn wir unterwegs sind... Hör auf. Heute zu Gast bei Hoffmann Hayride, der erfolgreichsten Fernsehshow der ganzen Westküste mit über 80% Marktanteil. Die unvergleichliche Charlene Arthur. Und ihr Gastgeber ist heute zum 77. Mal the King of Western Swing. Spade! Hooli! Spiel nicht mehr nach. Ich hab doch gesehen, wie du ihn angeguckt hast. Unterstell mir doch nicht so einen Blödsinn. Wirklich, neulich auf der Party. Ich glaub's. Ich hab nur mit dir zu tun. Nur mit dir? Hab ich nur Bitte, mit Ella! Zu tun. Sie sind ja mit einer ihrer Sängerinnen verheiratet. Ella May. Und wie ich höre, tritt auch ihre Tochter Melody in die Fußstapfen ihrer Eltern. Ja, das ist richtig. Wir sind eine glückliche Familie, in der hart gearbeitet wird. Das klingt großartig und etwas anderes hätten wir auch gar nicht erwartet. Du belügst und betrügst mich. Nein, warum Bitte. Sollte ich? Weil ich es rieche. Nein, Spade, ich liebe dich. Ella. Ich liebe dich. Ich Ella, wen liebst du? Ich liebe dich. Was ist mit Roy? Was ist mit Roy? Ich liebe dich, verdammt. Ich glaub was nicht. Natürlich wieder ein Top-Hit. Spät, Coolies, keine Wendemöglichkeit. Kurvig ist der Lebensweg, manchmal nur ein schmaler Steg, der mit guten Vorsätzen gepflastert ist. Auf der Straße war Schlamm, so dass ich ins Schleudern kam. Hab nicht versucht, noch umzudrehen. Achtung, Achtung, die Straße endet in der Schlucht. Achtung, Achtung, keine Wendemöglichkeit. Ich hab das Schild gar nicht gesehen. Hab nicht versucht, noch umzudrehen. So, jetzt sitze ich hier fest und der Wind weht aus Nord-Nordwest und raunt, im Stillstand ist das Leben trist. Nicht vor, noch zurück. Gibt es eine Umleitung ins Glück? Hab nicht versucht, noch umzudrehen. Achtung, Achtung, die Straße endet in der Schlucht. Achtung, Achtung, keine Wendemöglichkeit. Ich hab das Schild gar nicht gesehen. Hab nicht versucht, noch umzudrehen. Hab nicht versucht, noch umzudrehen. Hab nicht versucht, noch umzudrehen. Baby, du machst mich verrückt. Das erzähl mir doch bitte nicht solche Sachen. Hör auf. Ich krieg keine Note mehr raus. Schluss. Nein! Happy birthday, dear Melody. Happy birthday to you. Gib her. Das hat mein Alter gekauft. Wann willst du das anziehen? Ach, gar nicht. Und warum hat er dir dann diesen Cowgirl-Fummel gekauft? Ach, du nervst. Er will irgendwie so eine Mädchenband machen. Melody and the Cowgirls. Mama soll auch mitmachen. Ich glaub's ja nicht. Melody and the Cowgirls. Ella Häschen! Sein Alter ist ein Idiot. Halt die Klappe. Ella Häschen. Ella Häschen, bring mir so ein deutsches Weizenbier. Aber nicht vergessen, das Glas mit kaltem Wasser ausspülen. Mit deinem Hasen kannst du dir den Arsch auswischen. Was hast du gesagt? Nix. Kennst du den Witz mit dem Hasen und dem Bären? In einem Wald leben ein Bär und ein Hase. Und wenn der Bär schlechte Laune hat, weil er mal wieder keinen Sex hatte, verprügelt er den Hasen. So, bitte. Ein Bier. Und als der Bär mal wieder den Hasen zusammenschlägt, kommt eine gute Fee und verspricht, jedem der beiden drei Wünsche zu erfüllen. Alle Bären in meinem Wald sollen weiblich sein, wünscht sich der Bär. Und zack, nur noch Bären in seinem Wald. Boah, das Bier ist warm. Tut mir leid. Also, und der Hase wünscht sich einen Motorradhelm, damit der Bär ihm nicht mehr auf den Kopf schlagen kann. Er kriegt den Helm. Als zweites wünscht sich der Bär, dass auch im Nachbarwald alle Bären weiblich sind. Zack, alle Bären weiblich. Nun wieder der Hase. Ich hätte gern Motorradknieschützer, sagt er. Das ist Hoffmann mit den Quoten. Also dann ist der Bär wieder dran. Sein letzter Wunsch. Alle Bären in ganz Amerika sollen weiblich sein. Und zack, gibt es nur noch weibliche Bären. Da fragt die Fee den Hasen. Dein letzter Wunsch ist sicher das Motorrad zur Ausrüstung. Spray Cooley, the King of Western Swing. Wie bitte? Das soll mir Hoffmann selbst sagen. Gut, ich warte. Mr. Hoffmann. Also, Ihre Sekretärin, wie soll ich das sagen? Sie sagte mir, die Show würde eingestellt. Wie? Sie kleiner Bürohengst! Sie Sesselfurzer! Hoffmann? Hallo? Hallo? Sie stellen die Show ein. Die Zeiten haben sich geändert. Die Leute wollen jetzt was anderes hören. So ein Schwachsinn. Ich mache meine eigene Show. Meinen eigenen Fernsehsender. Meine eigene Stadt. Und mit Melody and the Cowgirls geht die Sache los. Auf jeden Fall sagt der Hase zur Fee, nee, kein Motorrad. Ich wünsche mir, dass der Bär schwul ist. Wer ist schwul? Also du bist wirklich... Zack. Melody! Melody! Bewachsen von scharfkantigen, zischelnden Gräsern und untotem Gestrüpp, das noch nach dem schrecklichsten Vertrocknungstod wieder zu einer Art Leben erwachen kann. Denn wenn es einmal regnet, treiben sie mit abstoßender Eile Blätter und Blüten hervor, um kurz darauf wieder von der Sonne mumifiziert zu werden. Hier. Beobachtet nur von den lidlosen Augen der Klapperschlange oder dem unbestechlichen Blick des Falken, der sich hoch oben vom Blau des Himmels tragen lässt. Hier erwachen die bösen Träume. Träume voll schriller Schreie. Träume von verscharrten Toten oder Halbtoten, die... Anders als die struppigen Sträucher. Beim nächsten Regen nicht wieder zum Leben erwachen. Deswegen und weil die Klimaanlagen den Aufenthalt in der Steppe zumindest erträglich machen, entfernen die Leute sich äußerst ungern von ihren Autos. Aber auch in den Autos fühlen sie sich nicht sicher. Weil der Feind sich in der Ödnis nicht verstecken kann, so muss er nah bei dir sein. Dein Freund. Deine Frau. Und plötzlich wird ihnen Grund und Sinn ihres Daseins klar. Denn hier nun tun sich zwei Wege auf. Beide führen in alle Himmelsrichtungen. Und doch steht man am Ende entweder bei denen, die die Grube ausheben, oder bei jenen, die darin liegen. Schön, ja. Ruhig, ne? Was? Vertrau deinem alten Herrn. So. Vorsichtig. Noch einen Schritt. Da sind wir. Jetzt öffne die Augen. Was siehst du? Nichts. Bitte, Liebling, konzentrier dich. Also, vor mir, da ist nichts. Nur Steppe. Bis ans Ende der Welt. Die Steppe ist gelb. Rechts von mir ist Steppe, gelb. Bis ans Ende der Welt. Links von mir ist auch Steppe, gelb. Und Gebirge. Hinter mir ist wieder nur Steppe, gelb. Was ist los mit dir, mein Fräulein? Nichts. Es ist so gottverdammt heiß. Dann hör mir jetzt zu. Von da bis da und von da hinten bis dort drüben. Das gehört alles mir, mein Kind. Hier kommt unsere Ranch hin. Dort die Stallung und der Rodeoplatz. Da das Casino. Daneben das Kino. Dahinter die Studios. Da ein Hotel. Noch ein Hotel. Pools. Zwei Kinos. Schönheitssalon. Nachtclub. Ballroom. Und da der Sendemast. Reichweite über 3000 Meilen. Und bist du stolz auf deinen Vater? Ja. Gib Daddy einen Kuss. Ich bin ein Junge mit goldenem Herzen. Nicht mal einer Fliege würde ich Schmerzen zufügen. Gentleman wurde ich auch schon genannt. Doch es gibt einen Typen, den würde ich ermorden. Und zwar lieber heute als morgen, wenn's klappt. Nämlich den, der Zigaretten erfunden hat. Nicht, dass ich selber nicht daran hänge. Nicht die Gesundheit und solche Dinge bringen mich in Wut. Denn ich rauche seit Jahren und mir geht's gut. Nur diese Süchtigen sind alle gleich. Ob beim Pokerspiel oder beim Uhrenvergleich. Plötzlich sind sie zu nichts zu gebrauchen. Und alles muss warten, wenn sie rauchen. Rauch, rauch, rauch den ganzen Tag. Paff, paff, paff und nimm die Kippen mit ins Haar. Nein, nein, nein, das klingt doch nicht. Stopp, stopp. Also, Tex, was soll das sein? Das gefällt dir also nicht. Das? Dann sind wir ja quitt. Mir gefällt dein Zeug auch schon lange nicht mehr. Sänger stehen an jeder Straßenecke rum, Tex. Aber trotzdem. Viel Glück. Gehen wir, Jungs. Ganz genau, Spade. Viel Glück. Spade? Spade. Ich werd verrückt. Hier mitten in der Wüste. Echt. Holst du mir noch eins? Bitte zu! Spade, ich kann so nicht mehr leben. Du hältst mich wie eine Gefangene. Ja, wie eine Gefangene in diesem Haus. Ein echter Luxusknast, will ich sagen. Das bitte ich meines Ernst. Ich verlasse dich. Ich zieh aus. Ich kann dir sagen, dass es nur eine Art gibt, wie du dieses Haus verlässt. Und zwar mit den Füßen voraus. Ja! Ich bin ein Junge mit goldenem Herzen. Nicht mal eine Fliege, wenn die Schmerzen zu fühlen. Gentleman wurde ich auch schon genannt. Wenn die heute nicht das Fundament fürs Casino ausgeschaltet haben, reiß ich denen den Arsch bis zum Kragen auf. Nicht, dass ich selber nicht dabei. Sei doch nicht immer so hart, Spade. Mit der Hitze schwitzen die Jungs sich die Seele aus dem Leib. Nur diese Süchtigen sind alle gleich, ob beim Pokerspiel oder beim Uhrenvergleich. Plötzlich sind sie zu nichts zu gebrauchen und alles muss warten, wenn sie rauchen. Was ist denn hier los? An die Arbeit, verdammte Scheiße! Mr. Cooley! Wer sind Sie denn? Gut, dass Sie hier sind. Betreten der Baustelle verboten. Ich vertrete Ihre Bank, Mr. Cooley. Die Arbeiten hier sind bis auf Weiteres eingestellt. Wir haben sämtliche Konten gesperrt. Wollen Sie mich verarschen? Sie sind pleite, Mr. Cooley. Langsam läuft die schwarze Acht über den grünen Filz. Die Spieler halten den Atem an. Die Kugel rollt. Kein Staubkorn bremst ihren Schwung. Mühelos erreicht sie das Loch und verschwindet rumpelnd in den dunklen Tiefen. Schweigend zieht die Sippe durch die Ebene. Die Kinder weinen trockene Tränen und ihre Lippen sind weiß vor Durst. In der Ferne glänzt matt ein bleigraues Band. Ein alter blinder Mann schnuppert. Das, verkündet er, muss der Jordan sein. Was sind dies für Blumen? Fragt das junge Mädchen den Gärtner. Männertreu, antwortet der. Vergiss mein nicht. Rosen. Und das? Was ist das für ein Kraut? Will sie nun wissen. Der Gärtner stützt sich auf seine Sense. Das dachte ich mir schon, sagt er. Die erkennen sie nur, wenn sie sie von unten sehen. Das sind Radieschen. Es ist dem Jäger eine rechte Freude, ganz allein mit sich selbst durch die Jagdgründe zu marschieren. Plötzlich bricht ein Reh vor ihm aus dem Unterholz. Der Jäger legt an und schießt. Vorbei! Das weiße Hinterteil des Rehs verschwindet im Dickicht und lässt den Jäger allein zurück. Der Wald sieht plötzlich so fremd aus. Der Jäger legt sich ins Moos, um darüber ein wenig nachzudenken. Er hat ja alle Zeit der Welt. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny. Ich meine, wer ist denn the King of Western Swing? Wer hat denn dafür gesorgt, dass nicht bloß ein paar texanische Bauerndeppen auf den Sound abfahren, sondern die ganze Nation? Jetzt sag doch auch mal was, John. Genau, sag doch auch mal was, John. War es der gute Tex Williams, der euch beschämlich reich gemacht hat? War es der gute Tex Williams, der euch zusammengebracht hat? Nein, der gute Tex Williams hat nicht gepflügt und gesät. Der gute Tex Williams will nur die Ernte einfahren. Wer hat denn dafür gesorgt, dass ich jetzt pleite bin? Dass meine Tochter meine Musik lächerlich findet? Dass meine Frau mich verlassen will? Dass Amerika von schwulen Beatniks überschwemmt ist? Was ist denn hier los? Alle raus! Alle hier raus! Was glauben Sie eigentlich? Mr. Cooley ist schwer herzkrank. Nein, keine Wiedersehen. Ja, aber das lasst euch gesagt sein. Ich komme wieder. Ich komme noch mal ganz, ganz groß raus, ja. Wir müssen weg. Los. Wenn sie ihn um 11 entlassen, dann ist er. 12, 1, 2. Um zwei spätestens ist er hier. Wenn er nicht vorher noch ein Trinken geht. Aber darauf wollen wir uns lieber nicht verlassen. Na los, komm, nimmst du den blauen Koffer, bitte? Ich hab die Hände voll. Das ist doch nicht zu fassen. Ich hab gesagt, das Nötigste hab ich gesagt. Ja. Was schleppst du denn alles mit dir rum? Los, zeig her. Soll ich glauben, was ich da sehe? Du willst ein Bild von ihm mitnehmen? Ja, das Bild von Papa unterm Tulpenbaum. Mir hat er nie was getan. Überraschung! Dad! Versteck dich! Die Jacke aus! Ich habe nachgedacht, Liebling. Wir haben beide Fehler gemacht. Aber wir machen einen zweiten Versuch. Einen neuen Anfang. Was ist denn hier los? Ella! Hallo, Dad! Bist schon hier? Tja, ich wollte euch überraschen. Was? Das hast du hundertprozentig geschafft. Ich dreh durch aus Liebe. Ich dreh durch heute Nacht. Ich dreh durch, weil du nicht da bist. Was hast du gemacht? In mir brennt Irrsinn. Ich kann nichts dafür. Irrsinn. Alles wegen dir. Ich kann mich nicht beruhigen. Schnaube wie ein Stier. Kann mich nicht beruhigen und das alles wegen dir. In mir bleibt Irrsinn. Ich kann nichts dafür. Irrsinn. Ich weiß nicht, was passiert. Wie fühle ich denn jetzt davon nehmen? Ich nehme mal. Ich gehe nicht dran. Oh, meine Frau ist schon dran. Warum bist du nicht schon längst auf und davon, Ella? Hab's ja versucht. Aber wohin soll ich denn ohne Geld? Ella. Und alle, die ich kenne, die sind seine Freunde. Oder sie haben Angst vor ihm. Nichts. Nicht mal zu meinen Eltern kann ich gehen. Du kannst doch zu mir kommen. Er hat mich gezwungen, ihnen zu sagen, dass ich eine Affäre habe. Mit dir. Ja. Gut. Hast du das auch gehört? Das ist vielleicht eine Störung. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, macht euch keine Sorgen. Ich grüße Sie, Miss Britton. Wie geht es Ihnen? Fabelhaft. Würden Sie mir einen Gefallen tun und Melody nach Hause schicken? Verstehe. Sagen Sie ihr, dass es dringend ist. Ihre Mutter will etwas mit ihr besprechen. Ich bin sicher, es dauert nicht lange. Vielen Dank. Und richten Sie Ihrem Mann meine besten Wünsche aus. Ja. Hier, Engelchen! Dad. Steh auf, Ella. Melody ist da. Wolken schweben über den Himmel hin wie die weißen Baumwollflocken, die sie unten auf der Erde in Säcke stopfen. Der Sack, den das Mädchen hinter sich herschleppt, ist nur wenig kleiner als der des jungen Mannes. Gebückt arbeiten sie sich an den endlosen Reihen der Baumwollsträucher entlang und sehen immer wieder hoch. Die unsichtbaren Strahlen, die ihre Augen aussenden, treffen aufeinander und dann ist ein kleiner, weißer Funke in der Luft zu erkennen. Am Mittag flüchten sie in den Schatten unter den längst verblühten Tulpenbaum. Plötzlich lacht das Mädchen leise in sich hinein. Was? Fragt der Junge. Ich dachte nur an etwas, antwortet sie. An etwas, wiederholt er und streckt seine Arme. Das Mädchen kneift ihm anerkennend in den Bizeps. Aua, lacht der junge Mann. Tut das weh? Will sie wissen? Überhaupt nicht, antwortet er. Und das? Sie knufft ihn mit den Fingerknöcheln. Und da fängt er ihre Hand in der Luft, hält sie fest und drückt zu. Du tust mir weh, sagt das Mädchen. Du tust mir weh. Sie zieht so ein Gesicht, dass er schnell ihre Hände, die weichen Innenseiten ihrer Arme, ihre Schultern, ihren Hals und schließlich ihren Mund küsst. Der Sonne ist es egal. Sie wandert weiter. Es ist Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Sie sind vorläufig festgenommen, Mr. Cooley. Sie stehen unter Mordverdacht. Bist du nicht ernst? Die ist gestürzt, als sie die Treppe runter wollte. Machen Sie jetzt keinen Fehler. Hören Sie auf mich und warten Sie mit einer Aussage, bis Ihr Anwalt da ist. Bitte erheben Sie sich zur Urteilsverkündung. Im Namen des Volkes. In der Strafsache gegen den Donald Clyde Cooley, geboren am 17.12.1910 in Pack Saddle Creek, Oklahoma, amerikanischer Staatsbürger, verwitwet. In der Strafsache wegen Mordes hat das Landgericht Santa Monica, Kalifornien, Schöffengericht in der Sitzung am 20.12.1962 für recht erkannt. Der Angeklagte wird wegen Mord ersten Grades zum Tode verurteilt. Zigarette? Sie hatten damals diesen Riesenhit. Schäme dich. Erinnern Sie sich? Du machst rum mit anderen Jungs. Spar dir die Entschuldigung. Dummes Ding und schäm dich. Schäme dich. Schäme dich. Naja, so ähnlich. Ruhe bitte. Nun, Miss Cooley, erzählen Sie uns doch bitte, wie das war an jenem 3. April. Ich war bei meiner Freundin Annabel Britton. Ich wollte bei ihr übernachten. Dann hat er angerufen und gesagt, ich soll nach Hause kommen, weil meine Mutter etwas mit mir besprechen müsste. Er hatte Blut auf der Hose. Sie lag unter der Dusche und ihr Gesicht war ihr Mund. Ich dachte, sie ist tot. Aber dann hat sie noch so komische Geräusche. Es hat sich angehört, als wären Nägel in ihrer Lunge. Gott, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Am 3. April 1961 misshandelte der Angeklagte seine Ehefrau Ella May so schwer, dass sie noch am Tatort verstarb. Die Tat erstreckte sich über einen Zeitraum von mehreren Stunden, in denen der Angeklagte offenkundig wusste, was er tat und mehrmals die Gelegenheit hatte, von seinem Tun abzulassen und dem Opfer ärztliche Hilfe zukommen zu lassen. Er unterließ dies jedoch und setzte die Misshandlungen kaltblütig fort. Das Opfer verstarb nach Ansicht der medizinischen Gutachter an schweren inneren Blutungen durch mindestens 3 Stiefeltritte in den Oberbauch, bei denen die Aorta zerfetzt wurde. Zudem zwang er seine halbwüchsige Tochter Melody mit den Worten: You're gonna watch me kill her. Otherwise I'll kill me. And you too. Du wirst mir dabei zusehen, wie ich sie töte. Nein! Oder nein! Ich töte auch mich. Und dich. Bitte hör auf! Dick! Nein, hör auf! Ja! You're gonna watch me kill her. Otherwise, I'll kill me. And you too. Du wirst watch me kill her. Otherwise, töte ich auch mich. And you too. Melody. Melody, sie hat mit Roy und anderen Männern schlimme Sachen gemacht. Entfernen Sie den Angeklagten aus dem Saal. Sie haben eine Sekte für freie Liebe gegründet. Ein Sexkult. Sie hat es mit allem getrieben, was Cowboy-Stiefel an den Füßen hatte. Plötzlich rasten Raketen durch mein Hirn. Sie hat mich ausgelacht. Mein Blut war wie Lava. Meine Tränen wie Säure. Du musst mir glauben, Melody. Sie, damals hat mich meine Verlobte verlassen. Ist einfach mit dem anderen abgehauen. Mary Ann hieß sie. Also ich hätte sie. Aber wissen Sie was, Mr. Cooley? Sie haben mir damals drüber hinweggeholfen. Bei der Strafzumessung war zu berücksichtigen, dass der Angeklagte zwar nicht vorbestraft ist, bei der Tatausführung allerdings besonders barbarisch gehandelt hat. Die Todesstrafe wird im Hinblick auf den schlechten Gesundheitszustand des Angeklagten in eine lebenslängliche Freiheitsstrafe umgewandelt. Lieber Roy, die Zeit des Schmerzes und der Tränen sei vorbei, dachte ich. Aber nun ist alles dahin. Was soll ich noch sagen? Du weißt, wie sehr ich sie geliebt habe. Gott segne dich und schreib mir. Spade. Oh mein Gott! Verzeih mir, oh mein Gott! Glaubst du, er hört dich noch, dein Gott? Ich bereue! Hörst du? Ich bereue! Warum hast du mich so hoch steigen und so tief fallen lassen, Gott? Hilf mir wenigstens zu verstehen, warum? du willst Gott verstehen? Ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie. Und ich muss sagen, mich persönlich freut es auch. Ich habe selten einen so reuigen und fügsamen Häftling wie Sie hier gehabt. Und ich habe viele Männer hier gesehen, das können Sie mir glauben. Aber ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ihrem Antrag auf vorzeitige Haftentlassung wurde stattgegeben. Am 1. Januar haben Sie die Mindeststrafe von 8 Jahren verbüßt und dann sind Sie ein freier Mann. Oh. Ja, freuen Sie sich denn gar nicht? Doch. Doch, natürlich. Da wäre noch etwas. Der Sheriff von Oakland veranstaltet im November einen Wohltätigkeitsball und hat mich gebeten, also, ob Sie vielleicht... Ich kann Ihnen 48 Stunden Hafturlaub gewähren, wenn Sie das Angebot wahrnehmen möchten. Selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Direktor. Gott segne Sie. Kaufen Sie bitte fleißig Lose an unserer großen Tombola. Sämtliche Erlöse des heutigen Abends gehen an meine Stiftung für Polizistenwitwen und Waisen, deren Männer im heldenhaften, aufopferungsvollen Kampf gegen das Verbrechen und für Volk und Vaterland gestorben sind. Jetzt aber wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß mit Spade Cooley. Gott segne Amerika! Gott segne Amerika! Danke, danke. Ich danke euch und ich danke Gott, dem Allmächtigen, dem strengen Richter und großen Schöpfer, der den Mann mit Begabungen fütterte. Und da Gott nun auf den Mann niederblickte, erfasste ihn ein großer Zorn, denn der Mann war nicht der Berufung seiner Talente gefolgt. Da sprach Gott: Mögen deine Tränen versiegen für immer, auf dass deine Traurigkeit in dir gefangen bleibe bis an deinen letzten Tag. Da erhob der Mann ein Wehgeschrei und es floh alles Getier, da es dachte, es habe sich das Maul der Erde aufgetan. Und wie der Mann niedersank in seiner Verzweiflung den Staub vom Erdboden fraß, da erschien ihm die Schlange. Und die Schlange sprach: Ich schenkte dir mein Herz, doch für dich war es... Leute! Leute! Lassen wir uns davon nicht den Abend kaputt machen. Spade Cooley hat bis zuletzt alles gegeben für unsere Witwen und Waisen. Und so wollen wir es auch halten. Musik! Schaff ihn weg. Vorher steht ein Mann, der fast verrückt. Was immer ich auch tue, ich habe kein Glück. Ich bemühe mich, aber es hat keinen Zweck. Ich komme aus dieser Welt nicht hinweg. Ich habe meinen Job verloren und ich bin abgebrannt. Meine Frau ist mit einem anderen Mann weggerannt. Ich zerreiß mich, aber es hat keinen Zweck. Ich komm aus dieser Welt nicht lieben weg. Mein Onkel aus Amerika vererbte mir sein Geld. Ich hatte viele Freunde, teilte alles Bad. Dann war die Kohle weg und ich hab mich allein gestellt. Trotzdem lach ich und beklage mich nicht. Ich mache einfach weiter, aber irgendwann ist Schicht. Ich kämpfe, aber es hat keinen Zweck. Ich komm aus dieser Welt nicht lieben weg. Der König des westlichen Schwungs. Hörspiel von Britta Hüper. Nach einer Idee von Ulrich Bassange. Songtexte Britta Hüper. Komposition und Arrangements Ulrich Bassange. Mit Peter Lohmeier als Spade Cooley. April Heiler als Ella May Cooley. Rainer Schöne als Roy Rogers. Frank Spilker als Tex Williams. Laura Mehr als Melody Cooley. Michael Habeck als alter Indianer. Und in weiteren Rollen Leonie Bassange, Marion Breckwoldt, Hans Krämer, Fred Mehr, Thorsten Nindl, Tommy Pieper, Wolfgang Pregler, Tim Seifi, Kai Taschner, Irina Wanka, Stefan Zinner sowie Studierende der Otto-Falkenberg-Schule München. Es spielten die Radio-Playboys Reinhard Bassange, Ulrich Bassange, Jörn Bösel, Henning Eichler, Thomas Frömming, Ulrike Glinsböckel, Peter Holzapfel, André Hutmann, Andreas Stäbler. Musikaufnahmen Oliver Haug. Postproduktion und Musikmischung Lars Kurz. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Musikalische Leitung Ulrich Bassange. Regieassistenz Anja Scheifinger. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004. Kleines Spiel macht keinen Spaß, wirst schon sehen, was du davon hast. Hau doch ab und schäm dich. Du machst rum mit anderen Jungs, spar dir die Entschuldigung. Dummes Ding und schäm dich. Stolz sein und noch sagen, du bist mein, kannst du nicht, oh schäm dich, ich schenkte dir mein Herz.